Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Allein gegen einen Übermut, gespitzelt an allen Enkel. Doch du gehst noch immer gerade auf gegen die linken Sekten. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Doch verlieren wolltest du nie, weil das Kämpfen war deine Pflicht. Egal wie oft sie dich auch sagen, schweigen wirst du nicht. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft. Wie oft warst du in den Kerkern? Wie oft warst du schon allein? Doch immer mit dem Glauben, einmal der Sieger zu sein. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es schon. Deine Kinder werden stolz sein auf deine Kraft. Deine Enkel werden sagen, du hast es geschafft.